Claudis und Korns heitere Lesung. Guten Tag, liebe Hörerinnen, Hörer, Leserinnen, Leser und wie auch immer eingebundene anderen Geschlechts. Wer mit der Abkürzung nichts anfangen kann, das ist Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Nur so mal zwischendurch. Welche Abkürzung? Laser. Niemand hat Laser gesagt. Du hast Laser gesagt. Laser. Aber man kann das ja gar nicht lesen. Man kann aber den Text, der da drüber steht, lesen. Ja, der gibt ja auch sehr viel her. Ja, den Inhalt zum Beispiel. Ach so. Hier ist jedenfalls mal wieder die gute alte Leso-Stunde mit der mittlerweile vierten Folge. Und ist es schon soweit? Ist schon soweit. Und dem mittlerweile um einige Wochen gealterten, aber dennoch wunderbaren Cornelius Kurz. Und müsst es hier kapieren. Was? Dass du jetzt mich vorstellen musst. Ach so. Die Leute kennen dich doch. Ja, aber vielleicht mal lobpreisend. Achso. Ja, und The Cloud natürlich. Hallo? Hallo! Mach's doch einmal richtig. Was willst du von mir? Einmal mit Profis arbeiten. Was willst du von mir? Dass du mich vorstellst. Hab ich gerade. The Cloud. Und mit freundlich hier die wunderbare. Das D ist stumm. Ja. Okay, ich geb's auf. Okay. So, für heute haben wir mal wieder... Oh, ich muss kurz zum Brot. Ah, der Mann hat ein Brot im Ofen und muss jetzt aus irgendeinem Grund nach einer Minute Backzeit zu seinem Brot. Drei Minuten Backzeit. Vermutlich muss er es jetzt mit Wasser einsprühen und dann irgendwelche Chakrengesänge darauf ablassen. Was war jetzt das Problem? Man muss bei dem Kartoffelbrot, das ich gerade backe, jeder weiß schließlich, wie unglaublich schmackhaft Kartoffelbrot sein kann, nach 3 Minuten Backzeit bei 250 die Temperatur auf 230 senken. Ach, sehr schön. Wegen Kruste. Genau. In jedem Fall gelingt Kartoffelbrot mit Sicherheit auch, wenn man sagt, ich habe noch nie Kartoffelbrot gebacken. Ich halte mich jetzt auch nicht an das Rezept. Ich mische einfach zwei Rezepte und mache dazu Pi mal Daumen. Und ich glaube trotzdem, dass das sehr gut wird. Das Lustige ist, dass diese ausgerechnet von Claudia, Kochmeisterin Granais, kommt. So ist es. Wir erinnern uns alle an das gute alte Granais-Chili. Irgendwelche random Zutaten. Ich weiß noch nicht mal, ob Fleisch dabei war, in einen Topf Natürlich getan hat. War da Hack dabei. Du hast dich stundenlang beschwert, dass ich das gute, teure Hackfleisch dafür verschwendet habe. Ach stimmt, dafür musste ein Tier sterben, dafür, dass du... Es war lecker! Dass die Speise damit... Hör auf, mir ein schlechtes Gewissen Dass du unter ständigem Rühren es in den Ausguss geschüttet hast. Ich hab's gegessen. Und, das mit Kartoffelbrei gemischt und gegessen. Ich glaube, auch die Ratten sind dran gestorben. Du bist unmöglich. Ich fand's lecker. Nur Nein, Cornelius fandest du nicht. Fand's ekelhaft. Fandest du nicht. Beim ersten Probieren fand ich's scheiße. Und dann habe ich's repariert und dann war's besser. Na. Und dann habe ich's unter Kartoffelbrei gemischt und dann war's sogar genießbar. So, ja, oh, jetzt ist es raus. Ich kann nicht kochen. Aber dafür kann ich hervorragend backen. Ach so, ich dachte, jetzt kommt... Was? Backen. Das, was du sonst immer sagst, was du hervorragend kannst. Backen, ganz genau. Das kann ich sehr gut. So, wir haben leider keine Einsendungen von Hörern gekriegt. Doch, haben wir, aber wir haben die weggeworfen. Was? Ich möchte jetzt einfach nicht so dastehen, dass uns nicht mehr wir haben 1000 Millionen, Milliarden Einsendungen von Hörern gekriegt, es bezüglich ihrer Urinpraxis. Genau, es gibt ein einziges Transportmittel, in dem Leserpost gemessen wird. Das ist die Einheit Waschkorb. Das stimmt. Und davon mindestens 3,4. Das wurde von dem berühmten Wolfsburger Publizistikprofessor Wolfgang Waschkorb erfunden. Deswegen ist die Einheit auch Waschkorb. Verstehst du, jetzt habe ich es einfach umgedreht. So wie mit Kasseler. Ich habe heute gelesen, dass Kassler eigentlich gar nicht nach der Stadt Kassel benannt ist, sondern nach dem Erfinder, der mit Nachnamen Kassler oder Kassel oder so heißt. Crazy, huh? Yeah. Heute saß ich in der Bibliothek in der Uni und mir gegenüber saß so eine Dummbratze mit ihrem Nachhilfelehrer, der offenbar auch nicht sehr klug war. Die musste irgendwie ein Referat vorbereiten und ich weiß nicht, was sie studiert hat, vermutlich Theologie auf Grundschullehramt oder so. Und dann fragte sie irgendwann, nachdem sie mehrere Anläufe gestartet hatte, eine physikalische Formel, die aus 3 Parametern besteht, umzustellen, erfolglos, ihren Physiklehrer: Wozu ist Physik eigentlich gut? Woraufhin er sagte: Ja, das ist, um die Natur zu beschreiben und die Vorgänge in der Natur und deren Wandlung zu beschreiben. Dann bekam sie ganz große Augen und sagte: Dann ist Physik ja quasi wie Evolution! Und ja. Dann musste ich weinen. Ja. Schön, schön. So viel dazu. Aber wir haben ja eigentlich ein Buch, um das es heute geht. Das ist das Buch Klopfen Sie sich frei von Rainer Franke und Ingrid Schlieske. Und erklärt auch die weltweit bekannte Technik der Meridian-Energietechniken, MET, sowie MET. Leider mit einem Thema. Ja. Einfaches Beklopfen zur Selbsthilfe steht da drunter. Ja, der extrem naheliegende Karlauer, dass das Ganze ja bekloppt sei, ist damit vom Tisch. Mhm. Und wir erwähnen noch, dass das Ganze im Ro-Ro-Ro-Verlag erschienen ist. Und der Klappentext lautet folgendermaßen: Verblüffend! Ich dachte, das wäre schon. Nein, es geht noch weiter. Das würde mir sehr gut gefallen, wenn das der gesamte Klappentext wäre. Verblüffend. Mit den Meridian-Energietechniken, MET. Das ist übrigens auch die Abkürzung für die Metropolitan Opera in New York. Mhm. Da habe ich mal Fidelio gesehen. Ganz passabel, ganz wacker gespielt. Luft nach oben, aber... Okay. Fidelio ist übrigens die einzige Oper, die Beethoven geschrieben hat. Ja, wobei man gegebenenfalls als der Hauptdarsteller, der dann im Knast sitzt, sich ab und zu denken könnte, wenn da so eine Vierteltonne Mezzosopran angerollt kommt, dass man vielleicht lieber... Ja, bitte? Drin sitzen bleibt. Ja. Aber maybe that's just me. Okay, also auf jeden Fall mit den Meridian-Energietechniken MET können Sie selbst emotionale Probleme, psychosomatische Beschwerden und viele Ärgernisse des Alltags abwerfen. Ihr Energielevel hebt sich deutlich und mit den Meridian-Energietechniken können Sie den Weg freimachen für körperliche Gesundung und ein vitales Leben. Räumen Sie mit dieser verblüffenden Methode Ihre innere Unordnung auf und heilen Sie sich selbst. So, allein dieser Klappentext hat mir körperliche Schmerzen bereitet. Da ist schon jetzt derartiger viel Schwachsinn drin. Energielevel, was soll das heißen? Ja, das ist dein Energielevel einfach. Das hat ja mit physikalischen Größen nichts zu tun. Hat's doch, denn das sind Meridian-Energietechniken. Ja. Ja. Seit wann sind denn Meridiane physikalische Sachen? Ja, yes, der Meridian als solcher ist ja ein vollkommen respektables Gebilde. Den gibt es zwar nicht im Körper, aber den gibt es schon irgendwo anders. Wolltest du nicht noch hier die Autorentexte vorlesen? Ja, das hatten wir alles schon, bla bla bla. So, und dann steht da jetzt noch was zu den Personen. Rainer Frank ist Diplompsychologe. Tja, traurig. Mhm. Traurig, von welcher Uni hat der denn da sein? Vermutlich Witten-Herdecke. Und, oder an, wie heißt das? Viadrina. Hockwachts an der Oper. Ja. Oder. Ist Diplompsychologe und bietet zusammen mit seiner Frau und seinem Trainer-Team in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Spanien MET-Seminare für Laien. Wir lesen das in Zukunft MET, das ist besser. Ja. Für Laien und ein Ausbildungsprogramm zum MET-Therapeuten, Trademark, und MET-Berater, Trademark, an. Rainer Franke veröffentlicht bisher 3 Bücher zu der von ihm entwickelten Technik MET nach Franke, Trademark. Zusammen mit seiner Frau Regina führt er ein MET-Zwiebelzentrum auf Mallorca. Ingrid Schließke ist Autorin diverser Trennkostbücher und mehrerer Titel zu meridianen Anwendungen. Sie bleibt mit ihrem Team im Seminarhaus Hoher Vogelsberg dafür. Oh, bildet nicht, bleibt, wie sage ich. Sie bildet mit ihrem Team im Seminarhaus Hoher Vogelsberg dafür Therapeuten aus und unterrichtet in der Selbstanwendung. Guck doch mal, wie die aussehen. Wie heißt der Tönnis? Rainer Franke, ja, das ist ja so ein Dutzend Namen. Ah, ich schreibe mal Rainer Franke und Matt. Ja. Und was, wenn du Matt Igel schreibst? Dann kommt eine leckere Speise, nehme ich mal an. Boah, ich muss ja sagen, dass ich Matt eigentlich immer sehr ansprechend aussehend fand. Und dann habe ich es probiert und fand es richtig ekelhaft. Ja, das ging mir bei deinem... Ruhe jetzt! So. Der Computer weigert sich, ein Bild von Rainer Franke Matt zu zeigen. Also suchen wir mal weiter Ingrid hier. Ingrid Schlieske. Ja, kommt ja jetzt alles. Mach mal hier. So, okay. Beschäftigen wir uns kurz mit dem Inhalt. Hier, also hier gibt es ein Editorial und dann... Oh, das ist so ein Smarter. Das ist so ein... Oh, der ja. Sieht so aus wie... also so ein... Der hat so ein zementiertes... ich bin der Geist und das wissen wir alle hier und ich vor allem zementiertes Dauergrinsen. Ach guck, hier sind auch Bilder drin in dem Silberlocke. Ja, da ist er schon ein bisschen deutlich älter heute im Moment. Mhm. Also in dem Buch sieht er noch aus wie so ein Guru. Und ja. Jetzt ist er eher so Frank Schätzing für Arme oder so. Ja. Okay, also. Wir haben dieses Editorial und danach haben wir Schluss aus. Ich wollte passen, was auch immer das ist. Aber ich glaube, das lese ich gleich mal, weil das super klingt. Oh! Was denn? Ist das wirklich ein Bild von Rainer Franke Matt mit... Wer ist die denn? Kennt man die nicht? Weiß ich nicht. Zeig mal. Ja, es gibt ein Bild von Rainer Matt Franke mit Daniela Katzenberger. Wer ist denn Daniela Katzenberger? Irgend so eine Troller mit Augenbrauen-Issues. Die sieht auf jeden Fall außerordentlich künstlich aus. Was hat denn Kaiko für nochmal Lustiges über die gesagt? Weiß nicht. Oh, da hast du dich kaputt gelacht. Ja, wahrscheinlich was. Ja, stimmt. War eine sehr prägnante Formulierung. Ah. Gut. Nun gut. So, dann kommt eine Einleitung, die mit der Einleitungseinleitung, die Schulmedizin nutzt längst Energie für Heilungen. Schulmedizin, wissen wir schon Bescheid, in welche Richtung es geht. So, warum sie wirken und wie sie wirken, die Beweisbarkeit der Wirkung psychologischer Therapien sind Meridian-Effekte, Energietechniken nur ein Placebo-Effekt, das lesen wir dann natürlich. So, dann... ich muss kurz Brot. Ja. Was musst du jetzt machen? Temperatur senken. In Wirklichkeit muss er Heilgesänge darauf singen. Okay, ich rede so lange einfach mal weiter, weil ich das sowieso hervorragend kann. Danach kommt die Erläuterung zu Matt mit dem Thymusklopfen, denn die Thymusdrüse ist natürlich die Schaltstelle der Gefühle. Dann kommt hier das ganze Gelaber von wegen Toxine sind oft schuld an Rückfällen. Dann Behandlung bei Kindern, Schlüsselbeinatmung, wie viele Ängste braucht der Mensch, Formulierungsbeispiele, das Beklopfen in der Öffentlichkeit mit Matt. Das ist eine lustige Vorstellung. Da tun sich dann auch diese Abgründe von dem Matt-Burschen auf, der mit aus Matt nachgebildeten Frauen verkehrt hat. Was? Von reden Sie? Das weiß jeder. Lies mal einmal ein Buch oder so. Das war bestimmt in einem großen Werk der Gegenwartsliteratur verzeichnet. Nein, wenn ich jetzt hier im Internet eingebe, Matt-Frau. Ich bin mir relativ sicher, dass da nichts kommt. Ja, irgendwas scheint da eh kaputt zu sein, das ist alles so furchtbar langsam. Also machen wir. So, okay, und dann kommen eben ganz viele Fallbeispiele von Diplompsychologe, von Regina Franke, Heilpraktikerin und Reiki-Meisterin. Oh, wow. Dann von Dr. Michael Kosack, Facharzt für Allgemeinmedizin und Psychotherapeutische Medizin. Der erste Link, Domian, 60 Kilo Hackfleisch. Das ist der Typ. Matt-Frau. Du weißt nämlich nichts. Ja, sowas weiß ich nicht. Und ich schäme mich nicht dafür. Ja, solltest du mal lieber. Dann kommt Conny Fies, Heilpraktikerin und Trennkostseminarleiterin. Fallbeispiele aus der Naturheilpraxis. Und dann kommt Ingrid Schlieske, Buchautorin. So, okay, also das ist so das, worum es geht. Entschuldigung. So, ich lese jetzt die Einleitung. Schluss aus, ich wollte passen. Nachdem ich seit 1986 als niedergelassener Gestaltpsychotherapeut gearbeitet hatte und etliche Fortbildungen in NLP, Hypnose und so weiter und zahlreiche Supervisionsstunden absolviert hatte, mit anderen Worten immens viel Geld investiert hatte. Erklärt er nicht, was NLP ist? Nö. Das ist neurolinguistische Programmierung. Ja. Das ist, glaube ich, Humbug, meine ich. Ja, bestimmt. War ich schlussendlich doch in eine Sackgasse geraten. Zudem wurde ich zunehmend unzufriedener mit den mäßigen Erfolgen der Therapie, die sich oftmals über 60, 80 oder 100 Stunden erstreckte. Aufwand und Ergebnis standen in keinem Verhältnis und das lag mit Sicherheit nicht an meiner Qualifikation oder Unfähigkeit. Nein. Kannst du mal aufhören zu daddeln? Nein. Ich sage, wir haben hier eine Aufklärungsfunktion und ich schiebe noch nach, dass ich recht hatte. NLP ist... selbstverständlich wissenschaftlich nicht nachweisbar. Also neurolinguistische Programmierung wird vielfach als unwissenschaftlich abgelehnt und als Pseudowissenschaft oder New Age Form der Psychotherapie bezeichnet. Gut, dass der gute alte Matt-Igel hier, Matt-Onkel, Kurse in NLP genommen hat. Endlose Gespräche gingen solchen Erfolgen voraus. Quälende Ursachenforschung, die Monate, ja oftmals Jahre dauerte. Ja, komisch, so ist das mit einer Psychotherapie, ne? Geht nicht in 5 Minuten. Machst du nix. Ich war dann schon zufrieden, wenn Patienten einigermaßen stabilisiert aus einer solchen Langzeitbehandlung hervorgingen, sodass sie nicht mehr suizidgefährdet waren, sich nicht mehr in so schweren Depressionen gefangen fühlten. Heilung? Nun, Heilung sah in meiner Vorstellung anders aus. Dazu hätte ich gerne erlebt, dass aus einem todunglücklichen Menschen ein strahlender Glückspilz wurde. What? Ein solches Erlebnis aber hatte die konservative Psychotherapie nur dann bereit, wenn andere glückliche Lebensumstände dem Patienten zu Hilfe kamen. Der wirkliche, der absolut durchschlagende Erfolg bei meinen Patienten blieb also nach meiner Einschätzung aus. Nein, so wollte ich nicht weitermachen. Schließlich war ich von meinem 50. Geburtstag nur noch 2 Jahre entfernt. Es musste doch noch was anderes geben. Aber was sollte, könnte, müsste kommen. Ich gebe zu, dass ich etwas ratlos war, dennoch war in mir die unerschütterliche Gewissheit, dass das Schicksal die Lösung für mich schon bereithielt. Das fängt genauso an wie dieser Müll mit jetzt. Ich hatte auch so ein Erweckungserlebnis. Ja. Blablabla. Bla, bla. Im Mai 2001 lernte ich im Rahmen einer beruflichen Fortbildung bei Dr. R. Kaufmann die Energiefeldtherapie kennen. Die Erfahrung an diesem Wochenende sollte mein weiteres Leben entscheidend verändern. Ich war elektrisiert und ich wusste gleich, das ist es. Nach diesem Wochenende probierte ich diese Methode zunächst an meiner Familie aus. Es funktionierte bei allen dreien, aber die Skepsis blieb. Es könnte ja auch alles Zufall sein. Selbst nachdem ich die nächsten 30 Patienten behandelt hatte, kam ich aus dem Staunen nicht mehr heraus. Es funktionierte bei ausnahmslos allen. Ängste, Phobien, Traumen, Golfprobleme. Hat er Traumen geschrieben? Ja. Hm. Und danach Golfprobleme. Ja, dabei stellt sich ja die Frage, ob das ein Problem mit dem Golfstrom ist. Was vermutlich. Ja ein nennenswertes Problem ja. ist. Denn der wird ja wahrscheinlich irgendwann dazu führen, dass das Weltklima umkippt. Mhm. Ich nehme nicht an, dass die damit diese Seniorenbeschäftigungstherapie, die manche Leute den enormen Humor als Sport zu bezeichnen haben, meint. Mhm. Das wäre ja auch verrückt. Und was war das andere? Ach so, Traumen. Ich bevorzuge ja Traumata. Klingt ja auch gebildeter. Ist und, ja auch richtiger. Und dann überschlugen sich die Ereignisse. Ich vertiefte meine Studien der energetischen Psychologie und veränderte und modifizierte die Energiefeldtherapie und gab ihr dann einen neuen Namen. Matt. Das Ganze gewinnt komödiantisch ziemlich stark durch, indem man das Matt ausspricht. Vor allem begann ich, dieses Verfahren in meiner Praxis bei meinen Patienten anzuwenden. Und das, was mir in all den Vorjahren nicht vergönnt war, wurde nun zum Praxisalltag. Die Patienten wurden wirklich und wahrhaftig schnell und dauerhaft von ihren Leiden befreit. Mit anderen Worten, es funktionierte. Ja, also so erzählt er das. Gerade bei körperlichen Leiden oder Schmerzen bedarf es oftmals eines hartnäckigen Beklopfens, bis sich innere Blockaden auflösen, damit der Weg zur Heilung freigemacht wird. Sehr schön, sehr schön. Okay. In diesem Sinne klopfen sie sich frei. Das war die Einleitung. So. Gut. Jetzt darfst du dir was aussuchen. Gut. Ich würde mal was aus dieser Pseudo-Belegbarkeitssache nehmen. leckeres Wasser. H2O. Njam, njam, njam, njam. Gut, also vielleicht mal ganz kurz zu den Grundlagen, wie das Ganze überhaupt wirken soll. Also was die sich da zumindest einbilden. Das ist ja auch bei diesen Wasserschüttlern immer ganz interessant, wenn man da ein bisschen tiefer geht. Früher war das ja noch das Gedächtnis des Wassers oder irgendwelche Cluster. Das ist ja alles tot, also jetzt sind die Quanten dran. Ja, alles ist Quanten. Ja. Vor allen Dingen meine sind meistens relativ groß. Und im Sommer möchte man da auch nicht unbedingt in der Nähe sein. Jetzt mach mal einen Punkt. Was denn? Steht nicht jeder auf Zwiebelkuchen aus dem Elsass? Was denn? Zwiebelkuchen? Ich mag das, also manchmal. Also gut, Meridian Energietechniken, MET. Warum sie wirken und wie sie wirken. Das erinnert mich total an den Kalkofi-Clip mit Sepp. Dann brauchen sie Sepp. Jedes Lebewesen unterliegt einem bestimmten energetischen Kontrollsystem oder Management. Um dieses zu Veränderungen zu bewegen, genügt oft ein winziges Signal. Das aber kann an bestimmten Schaltstellen angebracht eine Kette von Ereignissen auslösen. Was für... Was denn für Schaltstellen? Ach ja, am Thymus natürlich. Ja. Vergleichbar ist dieser Vorgang mit aufgestellten Dominosteinen. Wird nur der erste in einer unendlich langen Reihe angestoßen, setzt sich das Signal von Stein zu Stein fort, bis der letzte Stein fällt. Das ist ja zum Beispiel völlig überflüssig, jetzt hier zu sagen, unendlich lang, denn auch bei einer Reihe von zwei Dominosteinen fällt der erste Dominostein um, wenn man den zweiten anstößt. Ja, vor allen Dingen bei einer unendlich langen Reihe gibt es keinen letzten Dominostein. Das ist auch noch sehr richtig. Ja, gut. Blähsprech und Gedankenunzucht. Nein, das ist falsch. Doch, kann man sagen. Gedankliche Unzucht kann man das nennen. Ja. Interessant dabei ist, dass es tatsächlich nur einer winzigen Stimulation dafür bedarf. Eine kleine Energiemenge ist also nur nötig, um riesige Veränderungen zu bewirken. Ich muss übrigens dazu sagen, ich lese so komisch, weil dieser Text nach jeder einzelnen Zeile so einen hängenden Absatz hat. Also das ist überhaupt kein Textblock, das sind so Fetzen einfach nur. Keine Ahnung, wer das hier gesetzt hat, der... Bei dem sollte es mal etwas setzen. Oh. Zum Beispiel eine Ermahnung. Natürlich. Oder auch eine Schelle. Schelle links, Schelle rechts. Ganz genau so funktioniert die Meridian-Energietechnik in MET. Durch das sanfte Beklopfen bestimmter Meridianpunkte werden die vorhandenen Energieblockaden und die dadurch ausgelösten Störungen aufgelöst und die Energie kann wieder frei fließen. Der Verlauf des Therapieerfolges der Meridian-Energietechniken geschieht in der Regel in keine halbe Seite und in Quantensprüngen. So entspricht es den Praxiserfahrungen, dass ein Patient nach der ersten Behandlung im Durchschnitt den Ausgangsmesswert seines Problems von 10 auf 7 senken kann. 10 gleich extrem großes Problem empfinden, 0 gleich kein Problem empfinden. Die anschließende Verankerung durch die Handdrücken-Serie erniedrigt den Wert wieder auf 4. Was? Handrückenserie? Ja, das kommt noch. Das ist so die Theorie dazu. Also, eine Wiederholung der Gesamtbehandlung kann dann den Messwert 1 oder 0 erreichen. Guck doch mal hier auf... So, jetzt kommt hier der erste orangene Powerkasten. Guck mal hier auf das Frontding. Da ist diese Handdrücken-Sache. Ja, gut. Oh, wir haben... Oh. Was? Wir haben dieses Kapitel übersprungen, wo sie sagen, was übrigens noch alles wirkt. Homöopathie, Bachblüten, Akupunktur, Akupressur, japanische Heilströme, Heile mit Edelsteinen und Reiki. Also so ein bunter, schillernder Garten der esoterischen Idiotie. Ja. Gut, also jetzt kommt nach diesem Ding ein orangener Powerkasten, der etwa ein Drittel der Seite belegt, dann restlichen zwei Drittel sind leer. Warum wirken die Meridian-Energietechniken? Die tatsächliche Ursache für jedes emotionale und körperliche Leiden ist eine energetische Blockade in den 14 Meridianen. Nicht 13, nicht 12, nicht 15, nein 14. Die Meridian-Energietechniken beseitigen genau diese Blockaden. Dieses Ergebnis steht im Gegensatz zu den klassischen Therapieverfahren, in denen es um körperliche Symptome oder das Aufarbeiten von traumatischen Erlebnissen geht. Die, babam, orange geschrieben, Meridian-Energietechniken sind also eine Heilbehandlung, die wahrhaftig ursächlich wirkt. Ist klar. Die Beweisbarkeit der Wirkung psychologischer Therapien. Ist das jetzt auf einmal psychologisch oder was? Ja, natürlich. Das ist ein Psychotherapeut. Ja, aber der hat doch gesagt, dass sich die Energieblockaden in den Meridianen auflösen. Ja, das ist auch Psyche. Deine Mutter ist Psyche. Die Wirksamkeit psychologischer Therapien lässt sich mit den bisher anerkannten wissenschaftlichen Methoden nicht wirklich belegen. Nicht wirklich. Das stimmt doch überhaupt nicht. Es ist doch gezeigt, dass zum Beispiel kognitive Verhaltenstherapie wirksam ist, ja, oder nicht? Natürlich. Aha. Ja, tatsächlich beruhen die heute angewandten Therapien auf philosophischen Annahmen in Bezug auf menschliche Eigenschaften. Ja, nein. Die verschiedenen Behandlungen orientieren sich dabei weitgehend an der klassischen Physik. Was? Ja. Für die Entstehung eines psychischen Problems macht man demzufolge einen bestimmten Reiz verantwortlich. Dieser wird durch ein bestimmtes Geschehen ausgelöst. Dadurch kommt es zu einer Gefühlsreaktion. Re-Aktion. Die therapeutischen Bemühungen, allein die Reize auszuschalten, bringen zumeist nur unbefriedigende Ergebnisse. Fettdruck. Geht man jedoch davon aus, dass jedes seelische, aber auch körperliche Problem eine Störung im Gesamtsystem ist, legt es nahe, diese Blockade zu beseitigen, da der Auslöser ja nicht ungeschehen zu machen ist. Das ist richtig. Ja. Die sichtbare Welt ist eine unsichtbare Organisation von Energien. Zitat. Schrieb der Physiker Heinz Pagals. Ein Feld, zum Beispiel ein Gedankenfeld, ist eine nicht materielle Struktur, die eine Wirkung auf alles Materielle hat. Folglich stehen Geist und Materie in unmittelbarem Zusammenhang und haben Einfluss aufeinander. Was ist eigentlich ein Gedankenfeld? Das ist so wie ein Fußballfeld, nur aus Gedanken. Und was ist eine nicht materielle Struktur? Das ist wie eine materielle Struktur, nur nicht. Also, bis jetzt ist das nur windelweiches Gewäsch, das überhaupt keinen Sinn ergibt. Also, eine Contradictio in se und Contradictio in adjecto hintereinander. Oh, ich kann intelligente lateinische Wörter sagen. Nur weil du noch nie eine Schule von innen gesehen hast? Ich habe baden-württembergisches Abitur, mein Freund. Oder die S-Schule. Ah nee, das musstest du nicht lernen. Was ist es? Da lernt man zu essen. Ach so, ich habe jetzt an den Buchstaben gedacht. Ja, den solltest du auch mal lernen. Das ist relativ praktisch. Ich lasse sie mal kurz hier mit dem lachenden, lustigen Clown Granals alleine. Ich muss mein Brot befeuchten. Du musst dein Brot befeuchten. Schön. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Meridiane, Esserfolg, Schule, alles. Ich übernehme mal, solange der Mann noch sein Brot beruhigt. Ich konnte nicht weiterlesen, du musst weitermachen. Mhm. Gut. Auf jeden Fall wurden wir jetzt gerade hier bebläht mit irgendwelchen Widersprüchen, Gedankenfeld, nicht materielle Struktur, bla bla bla. Kanntest du den Film Kasper mit diesem Gespenst? Ja. Ja, guck, das ist eine nicht materielle Struktur. Nein. Doch? Nein. Aus welcher Materie soll der Kasper denn bestehen? Ich weiß nichts von Kasper. Ektoplasma? Ektoplasma ist, wenn man Ghostbusters glauben darf, durchaus berührbar und materiell, also nicht immateriell. Ja, ich weiß doch auch nicht. Ich habe den Scheiß nicht geschrieben. Gelingt es, die Seele zu heilen, gesundet auch der Körper und oftmals auch umgekehrt. Sag es oder sag es besser nicht. Sind die Behandlungserfolge mit den Meridian-Energietechniken nur ein fettgedruckt Placebo-Effekt? Die Behandlungsfolge mit den Meridian-Energietechniken erscheinen vielen Patienten, besonders aber den Therapeutenkollegen. Was? Weißt du, was voll witzig wäre? Ich würde jetzt relativ hoch dotierte Wetten eingehen, dass jetzt was kommt, was absolut nicht witzig ist. Genauso wie ich noch nie, und ich wiederhole, nie in meinem Leben auf die Drohung oder Ankündigung einer mit mir Konversation betreibenden Person folgendermaßen reagiert habe: Du wirst lachen mit Lachen. Wenn Blindenschrift nicht für die Finger wäre, sondern für die Zunge. Ja, Clown Granas hat ein paar positive Rückmeldungen bekommen für ihre Lachanfälle. Deswegen steigert sie sich jetzt jede Folge in mehrere hinein. Das haben sie jetzt davon. Das stimmt überhaupt nicht. Und du weißt das. Du weißt das ganz genau. Was weiß ich? Dass mir das jeden Tag passiert, egal ob ein Mikrofon an ist oder nicht. Ja. Jedenfalls gehen wir jetzt der Frage nach, ob das eigentlich nur Placebo-Effekte sind. Die Behandlungserfolge mit den Meridianen, was übrigens nur heißen soll, in dem Zusammenhang weiß ich auch nicht. Das ist immer das Einzige, was diese Typen haben. Das stimmt. Aber gut. Die Behandlungserfolge mit den MET erscheinen vielen Patienten, besonders aber den Therapeutenkollegen, so unerklärlich, ja unwirklich, dass sie geneigt sind, diese einem Placebo-Effekt zuzuschreiben. Ja, unwirklich trifft es wahrscheinlich am ehesten. Ein Placebo, orangener Powerkasten. Ist ein pharmakologisch unwirksames Mittel, das beispielsweise in Doppelblindstudien... ein Erklärungsstern. Ich lese den Erklärungsstern erst, wenn ich den orangenen Powerkasten zu Ende gelesen habe. Das beispielsweise in Doppelblindstudien einer Vergleichsgruppe verabreicht wird, um die Wirksamkeit bestimmter Medikamente einschätzen zu können. Die Teilnehmer der Vergleichsgruppe glauben, eine Wirksubstanz eingenommen zu haben... da hat der Setzer auch wieder nicht oder der Lektor nicht aufgepasst. Hier sind also diverse Kommafehler. Bei etwa 37% von ihnen zeigen sich tatsächliche Heilerfolge. Können die das einfach sagen, als ob der alle Studien kennt? Nein, können die natürlich nicht. Demzufolge ist der Placebo-Effekt eine ernstzunehmende Energie. Was? Er entfaltet seine Wirkung in dem Maße, wie Patienten oder auch Ärzte an die Wirksamkeit dieses Mittels glauben. Ende orangener Powerkasten. Gibt es auch Quantenplacebo eigentlich? Sicher, sicher. Erklärungsstern, Doppelblindstudie. Konzept, bei dem weder Patient noch Prüfer bzw. Arzt wissen, welcher Wirkstoff verabreicht wird. Oh, immerhin. Auf die Behandlung mit den Meridian-Energietechniken jedoch trifft es nicht zu, dass Placebo die Heilung erwirkt. Fettdruck. Vielmehr kommen die meisten Patienten voller Skepsis in die Praxis und beginnen die Behandlung oder auch die Selbstbehandlung trotz größter Zweifel. Auch der Behandler muss im Übrigen keineswegs an die Wirksamkeit der Methode geglaubt haben, um Heilung zu erzielen. Callahan beschreibt in seinem Buch Den Spuk beenden, VAK Verlag Freiburg, wie er in einem Seminar einen Skeptiker von einem anderen Skeptiker behandeln ließ. Der skeptische Therapeut löste dabei die schwere Phobie seines skeptischen Patienten in weniger als 5 Minuten auf. N gleich 1. Ja, vor allem sind das ja auch bestimmt ganz besonders kontrollierte Versuchsbedingungen gewesen. Und der hatte bestimmt auch vorher eine ganz schwere und auch klinisch diagnostizierte Phobie. Ja, an dieser Stelle ergeht natürlich der Rat für den Matt-Onkel Rainer Franke, der so, wenn man sich so seinen Bart anguckt, auch ruhig mal wieder zum Friseur gehen sollte, und wenn er dafür Geld braucht, kann er sich ja, ich weiß nicht, wie viel sind es bei der Gewupp, inzwischen 10.000 Euro holen, wenn er nachweisen kann, dass sein Gekloppe wirkt. Ja. Und wenn er sogar einen Skeptiker heilen lassen kann, würde ich ja mir morgen einen Zug nach, wo sitzen die? Weiß nicht, steht doch da bestimmt irgendwo. Nein, die Skeptiker, die haben doch, wo machen die das, in Braunschweig oder irgendwo Darmstadt, keine Ahnung. Jedenfalls da, wo die Gewupp diese Versuche macht, wo man sich das Geld abholen kann, wenn man zeigt, dass eine übersinnliche irgendwas Übersinnliches, was man behauptet zu können, wenn man das dann unter kontrollierten Bedingungen auch zeigen kann. Ja, der skeptische Therapeut löste dabei die schwere Phobie seines skeptischen Patienten in weniger als 5 Minuten auf. Psychotherapeuten beobachten solche Erfolge besonders kritisch. Gerne würden sie diese Heilungen unter Placebo-Effekt verbuchen. Dem allerdings widerspricht, dass jeder beinahe ohne Ausnahme jeder durch die Behandlung mit Meridian-Energietechniken dramatische Verbesserungen seiner Befindlichkeit, in den allermeisten Fällen sogar Heilung erlebt. Das bezieht sich auf den größten Skeptiker genauso wie auf einen gläubigen Patienten. Behandelt man Menschen, ohne dass sie davon Kenntnis haben, oder Kinder, Säuglinge, ja sogar Tiere, so wirken die MET auch hier. Die Tatsachen allein belegen schon ausreichend, dass die positive Wirkung dieser Technik nicht auf Placebo zurückzuführen ist. Ach so, eine gute Beweisführung. Ja, ich habe gesehen, dass jemand das bei einer Ziege gemacht hat. Das reicht ja wohl. Oder ich behaupte, dass ich es gesehen habe, denn hier ist keine einzige Studie zitiert. Wie immer, ne, bei diesen vollmundigen Behauptungen, wo dann also ganze Bücher geschrieben werden. Und Bücher, das darf man an dieser Stelle ruhig noch mal einmal sagen, sind nicht qualitätskontrolliert, also nicht peer-reviewed, sondern das kann, jeder Piesepampel kann so ein Ding zusammenschmieren. Piesepampel. Da kann man das dann eben auch alles schwadronieren. Wenn das alles so toll wäre und Menschen, Hund, Katze, Maus, Menschen, Tiere, Sensationen dadurch zu heilen wären, hätte man ja vielleicht schon mal was davon gehört, außer auf Esoterikmessen und unter dem schwingenden Pendel. Dem ist nicht so. Also erlauben wir uns nach wie vor ein wenig Zweifel anzumelden. Gut, verständlich allerdings ist, dass man einer Methode wie den MET erst einmal mit größter Vorsicht begegnet. Schließlich reduziert sie Behandlungszeiten von vielen Monaten oder gar Jahren, die erfahrungsgemäß mit nur mäßigen Heilerfolgen abgeschlossen sind, auf zum Teil nur wenige Minuten. Natürlich, wer kennt es nicht? Da ist man querschnittsgelähmt oder hat ein abes Bein oder schweren Krebs. Ja. Da kommen die Ärzte mit Prothesen und diese Narren. Irgendwelchen Reha-Maßnahmen oder vielleicht sogar sowas wie Chemotherapie. Wo man doch einfach nur ein leckeres Mettbrötchen essen müsste. Ja. Und innerhalb von Minuten wäre man geheilt. Ja. Wollen wir eigentlich eine Wette abschließen, ob in dem Buch noch vorkommt, dass Jesus das auch gemacht hat, ohne das zu wissen? Der hat ja auch Leute geheilt, so wundermäßig. Mhm. Also der hypothetische. Okay, worum wetten wir? Haploide Handwerker. Ich sage, es kommt nicht drin vor. Wir wetten ums Recht. Aber ich will lieber, dass du was Schreckliches singen musst, wenn es nicht drin steht. Nein. Oh. So. Die Leute wollen dich singen hören. Das bezweifle ich. Da kann selbst Matt nicht mehr helfen. Ja. Ja. Zum Teil nur wenige Minuten. Daraus erklärt sich die Überlegung, Zitat, irgendwie kann das nicht mit rechten Dingen vor sich gehen. Zitat Ende. Ja, genau. Fettdruck. Es ist das eigene Erleben, das überzeugt. Oh nein. Natürlich. Wer heilt, hat recht. Und wer heilt, hat recht. Das gilt auch hierfür. Denn wer sich durch diese eindrucksvolle Technik von Lebenslasten befreien konnte, nutzt die neuen Möglichkeiten, um alle Steine wegzuschaufeln, die noch im Wege liegen, und fragt nicht lange, ob denn wirklich sein darf, was eigentlich nicht sein kann. Jedenfalls nicht im Sinne der heutigen wissenschaftlichen Beweisführung. Wissenschaftler. Wer als Therapeut aber tagtäglich erlebt, wie echte Hilfe für seine Patienten aussehen kann, der sucht spätestens beim fünften Fall nicht mehr nach anderen Erklärungen für die Wirkung seiner Behandlung. Fettdruck. Der Placebo-Effekt ist unbestritten eine willkommene Energie, die für Heilung eingesetzt werden kann. Bei der Heilerfolgsquote von bis zu 90% jedoch, die sich tagtäglich bei unzähligen Patienten bestätigt, hat sie gewiss keinen Anteil am Ergebnis der Behandlung mit MET. Keinen! So, ich bin dran. So, wir haben also verstanden mittlerweile. Du kannst auch mal einen anderen Sound machen. Nein. Such dir auch mal so eine Soundkarte und dann kannst du da munter wie ein kleines Kind drauf rumdröppeln. So klingt Verbitterung. Ja, 26 und schon verbittert. Mhm. 27 fast. Ich bin 26. Fast 27. Ich bin noch nicht mal in der Nähe von 27. So. Okay, Behandlungsablauf. Gucken wir uns das mal ganz kurz an, damit wir... Hier sind übrigens diese Behandlungspunkte, die kann jetzt nur niemand sehen. Da gibt es einen Augenbrauenpunkt. SA ist der seitliche Augenpunkt. JB ist der Jochbeinpunkt. UN ist der Unternasenpunkt. UL der Unterlippenpunkt. SB der Schlüsselbeinpunkt. Dann gibt es noch TD, das ist die Thymusdrüse. Und ganz wichtig hier, gucken Sie mal, HP ist der heilende Punkt. Der ist sehr wichtig. Ja, der. Ja, den kennt man. Den kennt man. So. Augenhalbkreis. Was zur Hölle? Okay, gucken wir mal, was da jetzt so gemacht wird. Die Behandlung mit den Meridian-Energietechniken. Behandlungsablauf. Erstens Einstimmung. Nennen Sie Ihr Problem beim Namen. Sagen Sie einfach und knapp, was Ihnen dazu als erstes einfällt. Gehen wir beispielsweise davon aus, dass Sie Angst in geschlossenen Räumen haben. So sagen Sie, ich habe Angst in geschlossenen Räumen. Ja. Einleuchtend. Das ergibt ja auch Sinn. Stimmen Sie sich auf das Thema ein, indem Sie sich den Aufenthalt in einem engen Raum vorstellen. Bestimmen Sie nun auf einer Skala von 0 bis 10 die Höhe der Angst, die Sie dabei empfinden. Dabei würde 10 den höchsten Grad an Angst messen. 0 bedeutet gar keine Angst. Zweitens, Thymusklopfen. Diese Methode schließt sich gleich an das Thema Einstimmung an, um den Energiefunktionslevel des Behandelten zu heben. Dafür wird mit leichter Faust oder mit 3 Fingern das obere Drittel des Brustbeins beklopft und 10-mal folgender Satz besprochen. Ich liebe, ich glaube, vertraue, ich bin dankbar und mutig. Ich klopfe da gerade, es bringt nicht sehr viel. Ja, aber das... eigentlich müsste es ja was bringen, weil selbst wenn man nicht dran glaubt, da das ja nichts mit Placebo zu tun hat. Ja, das stimmt. Das hat keinen Anteil daran. Ja. Drittens, vorbereiten. Mit dieser Maßnahme ist Einstimmen nicht auch sowas wie Vorbereiten? Egal. Mit dieser Maßnahme heben Sie vorsorglich eine eventuell bestehende energetische Fehlschaltung durch positive Umkehr auf. Weil Sie das Gefühl des Nichtverdienthabens bei fast jedem Menschen Blockaden manifestiert, ist es routinemäßig in jedem Behandlungsablauf eingefügt. Legen Sie Zeige, Mittel- und Ringfinger auf den heilenden Punkt. Das mache ich jetzt gerade mal. Diesen massieren Sie langsam, als würden Sie Creme verreiben. Im Uhrzeigersinn und wiederholen währenddessen 3-mal. Obwohl ich diese Angst in geschlossenen Räumen habe, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Aha. Anschließend wiederholen Sie, während Sie weiterhin den heilenden Punkt massieren, 3-mal den folgenden Satz. Obwohl ich es nicht verdient habe, diese Angst zu verlieren, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Wer entscheidet, dass man das nicht verdient hat? Ich weiß auch nicht so ganz. Mir riecht es nach Brot. Nein, aber ich meine, das ist, geht ja schon in die Jesus-Richtung, dieser Mist hier. So, ja, ich bin ein Sünder und unwürdig und so weiter. Ja, aber in einem anderen Kapitel beschreibt sie, dass sie diese Handlung eigentlich problematisch findet. Wer? Die Troller, die hier dieses Kapitel geschrieben hat. Was problematisch? Das nicht verdient haben. Ich weiß auch nicht, vielleicht ist das ein homöopathischer Satz. Ja, aber mir passt schon mal diese Grundeinstellung nicht. Dass ja, aber man, das ist ja nicht die Grundeinstellung. Dass man sagt, ja, ich möchte, eigentlich bin ich der Heilung unwürdig, ich bin ein sündiger Wurm, ja. Aber Jesus oder Matt, je nachdem, wird es trotzdem richten, auch darf wenn ich es nicht mal verdient hier habe. Zu Ende lesen, bitte? Lies doch mal zu Ende jetzt. Viertens Behandlung. Die Behandlungspunkte werden nun in der bezeichneten Reihenfolge 1 bis 13 je etwa 10-mal beklopft. Das Klopfen geschieht mit dem Zeige- oder Mittelfinger etwa 2 bis 3-mal pro Sekunde. Es soll nicht wehtun, jedoch deutlich zu spüren sein. Dabei sagen sie fortwährend, meine Angst in geschlossenen Räumen, meine Angst in geschlossenen Räumen, meine Angst in geschlossenen Räumen, meine Angst in geschlossenen Räumen. Wieso muss man das immer wiederholen? Weiß ich nicht. Wieso muss man mit den Mettfingern seinen Herzpunkt massieren? Aber ich dachte, man soll sagen, dass man nicht geheilt zu werden verdient. Kein Plan. So, fünftens verankern. Dazu wird der Handrückenpunkt zwischen dem 4. und 5. Finger zwischen den Sehnen, 4, 5, von links oder von rechts eigentlich? Von oben. Ich habe von oben nicht so viele Finger. Doch. Aber da hast du nur 4. Na. Und wenn ich so mache? Dann auch. Währenddessen wird die nachfolgende Handrückenserie durchgeführt. Augen geradeaus richten. Augen schließen. Augen öffnen. Scharf nach links unten blicken, ohne den Kopf zu bewegen. Schön. Scharf nach rechts unten blicken, ohne den Kopf zu bewegen. Augen einmal im Uhrzeigersinn kreisen. Geil, wie arbiträr das ist. Da muss man einfach so ein Augenballett aufführen, um das zu verankern. Wer hat sich das ausgedacht und aufgrund welcher Eingebungen? Oder egal. Augen einmal gegen den Uhrzeigersinn kreisen. Ich muss hier auch mal wieder meine Standardvermutung einführen, dass der sich das einfach entweder bei der Masturbation oder bei der beim Scheißen bei hat der er sich das aus dem Arsch gesaugt. Von hochgradig psychedelischen, psychotropen, halluzinogenen Drogen ausgedacht hat und einfach genau wie die Modeschöpfer und zum Teil auch Leute, die Popmusik produzieren, sich einfach bei dem Gedanken kaputt lachen, dass das Leute echt machen, die dann mit den Augen rollen wie irgendwelche Irren oder singen und klatschen und sich im Kreis drehen. Das muss genauso wie der L. Ron Hubbard, der muss sich totgelacht haben. Der muss sich einfach totgelacht haben bei dem Gedanken, dass irgendwelche Leute Angst vor Xenu haben, der von einer Batterie in einem Berg festgehalten wird und sich vor Angst nachts nicht schlafen können, während er seinem teuren Yacht es mit kolumbianischen Prostituierten treibt oder so. Ja, ja, genau. So, also das ist ja, ich finde auch, das ist der Unterschied zwischen Esoterik und Wissenschaft, dass wenn du einen wissenschaftlichen Fakt hast, dann werden ja vermutlich mehrere Experten auf ungefähr ähnliche Ideen kommen, wie man ein solches Problem anzugehen hat und Tipps geben, die sich vermutlich relativ ähnlich sind. Aber es werden vermutlich nicht mehrere Leute, die sich eine Match-Strategie ausgedacht haben, darauf kommen, genau diese Reihenfolge einzuhalten. Augen geradeaus, Augen schließen, Augen öffnen. Scharf nach links unten, scharf nach rechts unten. Augen einmal im Uhrzeigersinn kreisen, Augen einmal gegen den Uhrzeigersinn kreisen. Wenige Takte einer Melodie ansummen. Jetzt die Augen gerade rausrichten. Langsam von 7 bis 1 rückwärts zählen. Noch einmal die Melodie summen. Völlig gaga. So, und dann sind hier auch noch irgendwelche, ist hier auch noch irgendwelche Affengymnastik aufgeführt. Und dann geht's weiter. Und ist das Brot fertig? Nee, nee. Die Gedanken wieder auf das Problem richten und erneut den Grad der Angst nach der Skala bestimmen. Ist noch ein Rest Angst übrig, so wiederholen Sie die gesamte Behandlung je nach Erfordernis einmal oder mehrmals, bis der Skalenwert auf Null gesunken ist. Wiederholung und der Behandlung. Die Wiederholung geschieht genau nach dem gleichen Behandlungsmuster. Allerdings verändern Sie dafür die verwendeten Formulierungen je nach dem persönlichen Grad der Angst. Einstimmung und Thymusklopfen entfällt. Der Vorbereitungssatz. Obwohl ich noch immer etwas Angst in geschlossenen Räumen habe, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Der Behandlungssatz. Meine restliche Angst in geschlossenen Räumen, meine restliche Angst und so weiter. Stabilisieren des Wertes mit Augenhalbkreis. Um den Behandlungswert, der erreicht ist, zu festigen und gegebenenfalls noch einmal um einen Punkt auf der Messwertskala zu senken, empfiehlt es sich, am Schluss der Serie den Augenhalbkreis zu absolvieren. Dazu wird fortwährend der Handrückenpunkt beklopft. Der Kopf bleibt gerade, der Blick wird so weit wie möglich nach unten gerichtet. Der Blick wandert nun langsam innerhalb von etwa 10 Sekunden so weit wie möglich nach oben. Der Blick senkt sich nun genauso langsam wieder nach unten. Völlig gaga. Die Handrückenserie bringt diese unterschiedlichen Prinzipien in Balance und ermöglicht einen harmonischen Energiefluss. In unserer materiellen Welt kommt es eher zu einem Auseinanderdriften der männlich und weiblich geprägten Anteile. Mit dieser Übung werden sie miteinander verbunden, um ihr volles Potenzial entfalten. So. Hier ist so eine Messwertskala. Geil. Ah, wieso sind die so verrückt? Okay, dann kommen wir jetzt zu irgendwelchen Beispielen. Du hast so lange gelesen, jetzt darf ich auch noch eins lesen. So. Ich nehme erlebter Missbrauch in der Kindheit. Ach, natürlich. 128. Das erzählt jetzt hier der Rainer Franke, Diplompsychologe. Hat er das extra nochmal dazu geschrieben? Ja, natürlich. Was, echt? Ach, das. Ach so, okay, ja. Traurig. So. Cornelius ist so begeistert davon, dass er mittlerweile nebenher auf dieser Seite rumsurft, warum auch immer. Ja, ich will ja, das ist ja immer bezeichnend, also der andere Unterschied zwischen Esoterik und Wissenschaft ist, dass aus irgendwelchen Gründen diese ach so menschenfreundlichen Esoterik-Kumpels immer ganz gewaltig Kasse machen und die Hand aufhalten, wenn es dann darum geht, wirklich mal Leuten zu helfen. Da ist es dann mit dem Gutmenschentum nicht mehr so weit her. Und ich versuche gerade rauszufinden, was man denn zum Beispiel bezahlen muss, wenn man möchte, dass der lustige Matt-Onkel einen Vortrag hält. Das lässt sich hier aber nicht so leicht ohne weiteres feststellen. Aber anhand der sogenannten Trademark-Zeichen, die ich da eben vorgelesen habe, sieht man schon, dass das durchaus als Gelddruckmaschine gedacht ist. Ja, er hat ja auch gesagt, ich habe relativ wenig Erfolg gehabt und mich sehr fortgebildet, was mich viel Geld gekostet hat. Der war vermutlich einfach pleite zu dem Zeitpunkt. Und dann gesagt, so, jetzt mache ich halt mit Esoterik. Das ja. Besser. Genau. Und seit Fortbildung, nehme ich an, meint er Saufen. Ja, ist klar. Kommen wir nun zum Kapitel Erlebter Missbrauch in der Kindheit. Eine meiner Patientinnen, Frau L., eine großgewachsene, schlanke Frau von Anfang 50, schien mir bei der ersten Begegnung seelisch sehr belastet. Das zeigte sich auch in ihrem blassen Gesicht. Ihre Augen waren traurig und wirkten wie erloschen. Eine gute psychologische Diagnose. Frau L. hatte von mir durch eine erfolgreich behandelte Freundin, die sich überraschend schnell von ihren Depressionen verabschieden konnte, gehört. Sie sagte mir, dass sie seit etwa einem halben Jahr ihre gesamte Lebensfreude verloren hätte. Sie müsse jetzt immer an den in der Kindheit erlebten, über Jahre währenden Missbrauch durch ihren Vater denken. Nie hatte sie darüber sprechen können. Sie hatte sich nun aber ihrem Mann anvertraut. Allein könne sie mit den Erinnerungen nicht mehr fertig werden. Eigentlich habe sie nach einer Frau Ausschau gehalten, die ihr seelischen Beistand leisten sollte. Aber aufgrund der positiven Berichte ihrer Freundin erhoffte sie sich von der Methode, die ich praktizierte, Hilfe. Schon in der ersten Sitzung konnte meine Patientin Wut auf die erlebte Situation entwickeln. Es war dann nicht mehr schwer, diese aufzulösen. Nur noch ein einziger Termin wurde absolviert. Danach besuchte Frau L. auch noch mein Selbsthilfeseminar für 7.859 D-Mark. Ein ungefährer Wert. Heute hat sie ihre Lebenslust wieder völlig zurückgewonnen. Das wirkt sich äußerst positiv auch auf ihre Ehe und ihr Berufsleben auf. Das kann man übrigens auch aus dem Äußeren meiner Patientin ablesen. Sie ist nun wieder eine strahlende Erscheinung, kann herzlich lachen und sich über das Leben freuen. Diese Geschichte ist komplett erfunden. Behandlungsablauf. Einstimmen auf das Thema erlebter Missbrauch. Thymus klopfen. Ich liebe, glaube, vertraue, ich bin dankbar und mutig. Vorbereitungssätze. Obwohl ich darunter leide, dass ich von meinem Vater als Kind missbraucht wurde, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Da steht wenigstens nicht, dass man es nicht verdient hat, dass es einem... Doch, zweitens, obwohl ich es nicht verdient habe, nicht unter dem Missbrauch durch meinen Vater zu leiden, akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Muss man doch mal einen auf die Fresse hauen, wenn man den sieht. Ja, sollte man. Behandlungssatz, mein Leiden unter dem Missbrauch durch meinen Vater... Obwohl ich es nicht verdient habe, Zähne zu spucken wie eine Popcornmaschine, liebe ich mich so, wie ich bin. Achso, Entschuldigung, man müsste das eigentlich mehr nuscheln wegen der Lippe wie ein Basketball. Das stimmt. Verankern. Handrückenserie. Ich habe gerade Harndrückenserie gelesen. Schön. Einstimmen auf das Thema Wut auf den Vater. So, bla bla, Thymus klopfen. Vorbereitungssätze, obwohl ich es nicht verdient habe, ohne Wut auf meinen Vater zu sein, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Verankern, Handrückenserie. Dritter Punkt, einstimmen auf das Thema Wut auf die Mutter. Obwohl ich solche Wut auf meine Mutter habe, weil sie mich nicht vor meinem Vater beschützt hat, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Obwohl ich es nicht verdient habe, ohne Wut auf meine Mutter zu sein, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Dann kommt wieder der Behandlungssatz und die Harmdrücken-Serie. Sehr schön. Nun darfst du dir was aussuchen. Wie lange braucht denn das Brot noch? Ich weiß nicht, ich muss gleich mal gucken. So... Schieb. Conny Fies, Heilpraktikerin. Rein. Ja, schlustig. Ingrid Schlieske, Qualifikation Buchautorin. Ja. Oh, Reiki-Meisterin, das wäre ja eigentlich mal. Ah, hier, das ist was für Claudia Granas. Ich lese vor von Regina Franke, Heilpraktikerin. Da kannst du auch noch was lernen für deine eigene tägliche Problemlandschaft. Die Spinnenphobie löste hysterisches Gekreische aus. Ich habe heute ein Video gesehen von einem Pilz, der parasitisch Spinnen befällt, deren Hirne infiltriert, sodass sie sich wie Zombies verhalten und dann deren Gewebe ersetzt und aus denen rauswächst. Ich habe noch nie in meinem Leben sowas Ekliges gesehen. Ich kriege bestimmt Ekelherpes und ekelhaft Aften morgen. Oh. Ja, ich finde... die Natur sehr schön und manchmal muss man auch sterben in der Natur, das ist so. Aber nicht so ekelhaft! Ja, daran sieht man nur, dass vermutlich doch keine gute planende Instanz dahinter gesteckt hat. Aber so oder so, die Spinnenphobie löste hysterisches Gekreische aus. Unsere Tochter Samira Ja, gut, die hat offenbar nicht nur Probleme mit Stimmen. Machte den Anfang. Sie hatte eine entsetzliche, für uns unerklärliche Angst vor Spinnen. Unsere Argumente, wie zum Beispiel, ich finde Spinnen toll, sie sind so nützlich, sie tun dir doch gar nichts, halfen überhaupt nichts. Ist die Frau eigentlich... Oh Gott. Auch das eigene angstfreie Vorbild war nicht wirklich hilfreich. Wie hilfreich ist das eigentlich, wenn du eine krankhafte Angst vor irgendwas hast? Zum Beispiel vor Turbinen. Und dann kommt jemand und sagt, ich finde Turbinen aber super. Glauben die im Ernst, das hilft? Ich habe keine Angst vor Turbinen. Ja. Jetzt musst du auch keine haben. Turbinen sind super, Oma. Ja, das ist möglich. Wenn morgens im Auto eine klitzekleine Spinne herumgeisterte, das ist ja auch ein spinnentypisches Zeitverbringungsverhalten. Statt mal ein Netz weben oder mal eine Fliege essen, ja, geistern die rum. Also herumgeisterte, gab es hysterisches Gekreische. Ich musste das verängstigte Tierchen auf der Stelle entfernen, vorher war an einem Weiterfahren nicht zu denken. Ich finde es... Hat sie von ihrer Tochter gesprochen oder von der Spinne? Ja, das geht daraus nicht hervor. Ich nehme an, von der Tochter, denn Spinnen, ja, ist, bei Spinnen Verängstigung hinein zu interpretieren, ist schon etwas weit hergeholt, würde ich sagen. Ja. Also gingen wir das Thema an. Samira benannte ihre Angst vor Spinnen. Dann sollte sie diese Angst auf einer Skala von 0 bis 10 einschätzen. Ohne Zögern entschied sich unser Kind für den Messwert 10. Hiernach musste sie ihre Thymusdrüse beklopfen, danach einen Punkt über der linken Brust reiben und dabei den Satz sagen, obwohl ich diese Angst vor Spinnen habe, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Mein Sohn und ich saßen derweil auf dem Sofa und sahen etwas ratlos dieser Vorführung zu. Samira aber rieb brav und sprach, wie ihr befohlen. Danach musste sie laufend den Satz, meine Angst vor Spinnen, wiederholen, während mein Mann bestimmte Punkte in ihrem Gesicht, am Körper und auf den Händen beklopfte. Das alles sah recht befremdlich aus. Dann fragte Rainer unsere Tochter, wie hoch jetzt ihr Angstlevel sei. Dieser war nach ihrer Aussage auf der Skala deutlich heruntergegangen. Dann klopfte er noch auf ihrem Handrücken herum, wobei Samira mit den Augen kreisen, summen und zählen und wieder summen musste. Ja, das habe ich doch vorher vorgelesen. Ich dachte etwas irritiert, was soll die Scheiße? Ah nein, nein, was ist das denn für ein Kram? Aber als dann meine Tochter auf Nachfrage äußerte, dass ihre Angst weg sei, war ich doch etwas erstaunt. Aber an eine endgültige Heilung der Spinnenphobie mochte ich nicht recht glauben. Aber tatsächlich, die nächste Spinne wurde mit Neugier und Aufmerksamkeit betrachtet. Die Angst war wirklich weg. Samira entwickelte in der Zeit nach dieser Behandlung ein respektvolles, fast zärtliches Verhältnis zu Spinnen und Insekten generell. Heute genießt sie es, in einer Spinnen Badewanne sind ja zu sitzen auch Insekten. Und von 7 Vogelspinnen beglückt zu werden. Du bist krank. Es war nicht zu glauben. Fast nicht zu glauben. Nach dieser ersten Met-Anwendung ließ Samira sich neben mich auf unser Sofa fallen und blieb dort entspannt liegen. Hieß so nicht auch der arische Herrentampon? Wie? Samira. Weiß ich nicht. Egal. Okay, orangener Powerkasten. Einstimmen auf das Thema. Spinnenphobie. Thymusklopfen. Ich liebe, glaube, vertraue, ich bin dankbar und mutig. Vorbereitungssätze. Obwohl ich diese Angst vor Spinnen habe, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Zweitens, obwohl ich es nicht verdient habe, ohne Angst vor Spinnen zu sein, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Behandlungssatz, meine Angst vor Spinnen, meine, Pünktchen, Pünktchen. Du liest das sehr schön. Verankern, Handrückenserie. Ende des Abschnitts. Okay. Okay, gut, gut. Junge, Junge, das ist ja kompliziert. Wechseljahresbeschwerden. Ist auch bei mir nicht mehr lange. Oh, kann ich hier, das ist auch was für dich. Das Buch ist, glaube ich, für dich geschrieben. Also erstmal haben wir hier die Spinnenangst, die kannst du jetzt loswerden in Minuten. Mhm. Jetzt kommt meine Angst, das Studium nicht zu schaffen. Warum? Die Angst habe ich nicht. Dich freudiger Zuversicht. Also hast du offenbar schon geklopft. Gerade hatte ich ein Studium der Wirtschaftswissenschaften angefangen. Das war in Anbetracht meiner Situation, berufstätig, Hausfrau, Mutter, Ehefrau, nicht ganz einfach. Da mir so rasch keine andere Angst einfiel, wählte ich dieses für mich vordergründige Thema. Ich erlebte dasselbe wie meine Kinder. Thymusdrüse beklopfen, Punkt über der Brust reiben, Satz wiederholen. Obwohl ich Angst habe, mein Studium nicht zu schaffen, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Dann der Satz, meine Angst, das Studium nicht zu schaffen, während mein Mann auf mir herumklopfte. mit seinem Penis. Das ist die Spezialanwendung Matt Pimmeln. Schreckliche Bilder in meinem Kopf. Kennst du das von zu Hause? Hör auf damit! Ja, das ist ein Spaß, ein Spaß. Ein großer Spaß. Ja, während mein Mann auf mir herumklopfte, ich fand das alles eher komisch, besonders als er über und unter der Lippe klopfte, weil ich dabei gar nicht richtig sprechen konnte. Das machst du sehr schön. Okay, danke. Oh, es Satan. Reicht. Ja. Dann folgte das Klopfen auf dem Handrückenpunkt, wobei ich die Augenbewegungen machen, sowie auch Summen zählen und summen musste. Nein, zuerst musst du ein paar Takte summen, dann musst du rückwärts von 7 bis 1 zählen und dann musst du nochmal ein paar Takte summen. Ja. Ah, verstehe. Auf Nachfrage meines Mannes, bei welchem Messwert ich denn jetzt auf der Skala sei, vor allem Messwert. Ja. Ich messe, indem ich sage, so ungefähr 8. Ja, eine gute Messung. Was ist dein Messinstrument dabei eigentlich? Ich selber. Ja, aber was von dir? Ja, mein Gehirn. Ja. Bei welchem Messer ich denn jetzt messe, konnte ich die Angst nicht mehr so richtig bezeichnen. Es war jetzt eher eine Haltung übrig geblieben, wie ich tue, was ich tun kann. Und wenn es nicht klappt, ist das auch kein Beinbruch. Jedenfalls fühlte ich nach der Behandlung eine tiefe Ruhe und Entspannung, was für mich in dieser Ausprägung sehr ungewöhnlich ist. Normalerweise habe ich immer etwas zu tun und kann kaum stillsetzen, obwohl ich das gerne täte. Ich hatte jetzt nach dem Erlebnis aber das ganz große Bedürfnis, mich auf unsere Hollywood-Schaukel zu legen, was ich auch tat. Und dort blieb ich den halben Tag liegen und wollte überhaupt nicht mehr aufstehen, bis mir der Arsch wehtat. Kein Stress, kein das und das muss noch gemacht werden. Das hat bis heute positive Nachwirkungen. Wenn wir früher zum Beispiel Gäste eingeladen hatten, war ich den ganzen Tag über in Hektik, um das Abendessen vorzubereiten, den Tisch zu decken, alles zu dekorieren. Jetzt aber kann ich alle diese Dinge viel ruhiger in Angriff nehmen. Es ist für mich nun kein Stress mehr, Gäste zu haben. Es ist jetzt wahrhaftig eine Freude, das Essen zuzubereiten. Ich kann das alles gelassener angehen. Und das tut gut. Mein Mann, Kaffee am Morgen tut der Seele gut. Ja. Wenn alles schweigt. Du fandst das auch lustig. Und eine Du Lacht. Fandst es lustig. Er fand es lustig. Dann ist der Clown mal aufgewacht. Ja, das war nicht lustig. Warum lachst du da nicht? Mein Mann staunte nicht schlecht über seine veränderte Ehefrau. Das hatte tatsächlich bereits die erste Behandlung mit MET-Techniken bewirkt. Behandlungsablauf. Achso, orangener Powerkasten. Behandlungsablauf. Einstimmen auf das Thema. Angst vor Versagen beim Studium. Thymusklopfen. Ich liebe, vertraue, bin dankbar, mutig. Bla bla. Vorbereitungssätze, obwohl ich Angst davor habe, mein Studium nicht zu schaffen. Liebe und akzeptiere ich mich sehr. Und zweitens, ob ich es nicht verdient habe. Also genau der gleiche Müll die ganze Zeit. Aber lies den Satz vor. Ich finde, das ist eine super gute Übung. Obwohl ich es nicht verdient habe, ohne Angst davor zu sein, mein Studium nicht zu schaffen. Oh, das ist schon auch, ne? Ja. Ich habe es nicht verdient, ohne Angst davor zu sein, mein Studium nicht zu schaffen. Dreifache Verneinung. Liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Obwohl ich es nicht verdient habe, keine Angst davor zu haben, nicht in der Lage zu sein, nicht auf dreifache Verneinungen zu verzichten. Liebe und akzeptiere ich mich nicht so, wie ich nicht bin. Oder auch doch. Confusion! Behandlungssatz, meine Angst, das Studium nicht zu schaffen, meine. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Verankern, Handrückenserie. Sehr schön, ich bin wieder dran. Endsatz. Vor lauter Begeisterung im Fettdruck über die Erfolge, die wir in der Familie erreicht haben und die mein Mann in seiner Praxis verzeichnen kann, habe auch ich zwischenzeitlich eine Ausbildung zur MET-Therapeutin absolviert. In meiner Naturheilpraxis behandle ich meine Patienten bevorzugt mit dieser Methode ganz. Besonders glücklich bin ich darüber, dass ich mein Wissen in Selbsthilfeseminaren weitergeben kann. So, ich finde, wir haben noch die Frage nach den nicht materiellen Strukturen zu klären. Und deswegen bitte ich dich jetzt mal bei Google Kasper mit C einzugeben. Wieso? Willst du nicht lieber was vorlesen? Das mache ich gleich, aber vorher musst du gucken. Außerdem, was soll eigentlich heute dein Metal des Tages werden? Du bist ja wieder dran. Und jetzt musst du noch Gespenster hinterlegen. Das neue Album Hinterland, Amazon Kaschbach. Da sieht ist so ein extrem... Nein, du musst noch Gespenster hinter eingeben. Ein extrem watschenwürdiger junger Mann mit Flusenbart und doofen Mütze. Ja. Die mich unglaublich gerne eine schmieren würde. Das ist der Kaschbach. Ah, ein Rapper. Ja, kannst du jetzt mal bitte... Bürgerlich Benjamin Giffey. Deutsch-amerikanischer Musiker. Was soll Kaschbach und weiter? Gespenst. Und dann? Ja, jetzt die Bilder angucken. Klappt das nicht? Was ist eigentlich mit deinem blöden Rechner los? Ich weiß auch nicht. So. So, das ist irgendeine hässliche... Das ist ein Gespenst. Das ist eine... Erstens hatte ich das als selbstleuchtenden Aufkleber an meiner Tür, als ich ein Kind war. Zweitens ist das ein Geist und deswegen eine nicht materielle Struktur. Sagt wer? Durch den kann man ja durchgehen, ohne mit dem Wechsel zu wirken. Sagt wer? So ist das in dem Film. Ja, das... ich kenne den Film nicht. Aber dann die Tatsache, dass er sichtbar ist, bedingt schon, dass er materiell ist. Nein. Oh, hier gefällt mir... So, jetzt habe ich noch was sehr Gutes. Nämlich, Wespenallergie kann lebensbedrohlich sein. Ja, das stimmt. Sachlich richtig. Im Juli 2003 konnte ich im Seminarhaus Hoher Vogelsberg eine 79-jährige Teilnehmerin, Frau Johanna R., begrüßen. Sie war mit ihrem Wohnwagenbus angereist, mit dem sie es sich... auf dem Parkplatz des Hauses gemütlich eingerichtet hatte. Während des Seminars erzählte sie uns, dass sie an einer Wespenallergie leiden würde. In diesem Zusammenhang fragte sie gleich, wie das hier auf dem Lande sei, ob man Angst haben müsste vor Wespen. Wir beruhigten sie und sagen ihr, dass uns bisher noch keine im Seminarhaus begegnet sei. Das sei gut, meinte unsere Frau R., denn ihr Arzt hätte ihr dringlich zu einer Desensibilisierungstherapie geraten, denn weitere Stiche könnten bei ihr tatsächlich lebensbedrohlich wirken. Aber wie das eben manchmal so ist im Leben, die einzige Wespe, die weit und breit zu finden war, verirrte sich ausgerechnet in den Wohnwagen unserer Teilnehmerin. Ich finde das sehr gut, dass hier dann steht, wie das eben manchmal so ist im Leben. Wie ist das im Leben? So, wie die Frau sagt, so ist das. Ja. Diese war noch erfüllt von dem schönen Seminartag und wollte ihn abends in ihrer rollenden Behausung bei einem Glas Rotwein gemütlich ausklingen lassen. Just als sie das Glas an die Lippen setzte, stach ihr so ein Biest direkt in den oberen Lippenrand. Frau R. versuchte, Ruhe zu bewahren, um nicht in Panik zu geraten. Sie hatte noch die Warnung ihres Arztes im Ohr, wovon ihr in diesem Moment besonders das Wort lebensbedrohlich in Erinnerung war. Ich muss das jetzt leider selber hier manuell machen, weil der Herr Doktor damit beschäftigt ist, ein blödes Brot mit Wasser einzureiben oder was auch immer. Haben wir es dann bald? Ja. Ist das Brot fertig? Du musst die Stäbchenprobe machen. Ihr schoss durch den Kopf, wie schlimm sie sich bei früheren Wespenstichen gefühlt hatte. Die Schwellungen nahmen dann monströse Formen an. Auch jetzt konnte man zusehen, wie der Mund zuschwoll. Dazu kam, dass die ganze Geschichte höllisch schmerzte. Was aber war zu tun? Weit und breit keine Arztpraxis. Ich möchte jetzt nicht hier ganz alleine alles machen. So. Weit und breit keine Arztpraxis. Ne? Du hast das mitgekriegt, die Frau ist von der Wespe gestochen worden, obwohl sie eine schwere Allergikerin ist. Übel. So, und jetzt kommt hier also der fahrlässige Teil. Es kamen Frau R. glücklicherweise die soeben gelernten MET-Klopfpunkte in den Sinn. Und das ist nach den Berichten des Seminarleiters meiner erfolgreich bei Allergien eingesetzt worden war. Ja, das muss ja keinen Sinn ergeben. Also begann sie sich sofort selbst zu behandeln. Das Einstimmen auf das Thema konnte sie sich schenken, denn sie war ohnehin mittendrin. Also rieb sie den heilenden Punkt mit den Worten, obwohl mich soeben eine Wespe gestochen hat, liebend akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Dann folgte der Wespenstich. Die Verankerung mit der Handrückenserie beendete die Anwendung. Frau R. meinte, einen kleinen Rückgang der Schwellung zu spüren und klopfte sogleich die nächsten Durchgänge. Ob bei einer so starken Allergieausprägung das bisschen Klopfen wirklich genügen konnte? Aber der Schmerz ließ tatsächlich etwas nach, die Hautspannung ging zurück. Es vergingen keine 2 Stunden und es waren lange Stunden, da war das Schlimmste überstanden. Das muss doch an dem Klopfen gelegen haben. Ja. Normalerweise haben... Also entweder hat die einfach gelogen, weil schwere Allergiker haben ja normalerweise so ein Notfallset. Ja, wenn die es wissen. Die hat doch mit ihrem Arzt gesprochen und der hat gesagt, sie müssen unbedingt eine Desensibilisierung machen. Wahrscheinlich hat er gesagt, es wäre vielleicht ganz gut, wenn sie das mal machen würden. Und sie hat dann verstanden, das ist lebensbedrohlich! So. Am nächsten Tag erinnerten nur noch der Einstich auf der Oberlippe und ein winziger Knubbel daran, dass Frau R. am Vorabend noch Todesängste ausgestanden hatte. Das muss von dem Kopf kommen, dass das weg ist. Einstimmen auf das Thema der Wespenstich. Thymusklopfen. Ich liebe, glaube, vertraue. Ich bin dankbar und mutig. Vorbereitungssätze. Obwohl mich gerade eine Wespe gestochen hat, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Das ist ein sehr schöner Satz. Obwohl ich es nicht verdient habe, ohne Wespenstich zu bleiben, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Behandlungssatz und Handrückenserie kennt man schon. Einstimmen auf das Thema Allergie nach Wespenstich. Thymusklopfen. Ich liebe, glaube, ich bin dankbar und mutig. Vorbereitungssätze, obwohl ich diese Allergie auf Wespenstiche habe, bla bla bla. Obwohl ich es nicht verdient habe, ohne Allergie auf Wespenstiche zu bleiben, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Und dann kommt noch restliche Allergie auf Wespenstiche. Obwohl ich noch immer ein wenig allergische Wirkung auf den Wespenstich habe, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Obwohl ich es nicht verdient habe, ohne diese restliche allergische Wirkung zu bleiben, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Behandlungssatz. Meine restliche Allergie auf Wespenstiche verankern. Handrückenserie. Sehr schön. Mal schauen, ob wir noch einen schönen Abschluss hier finden. Meine Visionen, Frieden im Gemüt. Ja, du kannst dir aus dem Schluss noch ein Kapitel aussuchen. So zum Ausklang. Ja, das geht. Dann reicht's aber auch. Ja. Kurz mal gucken, Literatur. Also die Literatur für ein über 300-seitiges Buch, wo ja sensationelle neue Erkenntnisse angeboten werden und Heilerfolge für alle Krankheiten auf der ganzen Welt innerhalb von Minuten. Da sollte man ja denken, oh, da gibt es bestimmt ein gerüttelt Maß an Papern oder an Originalarbeiten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das sind alles Bücher. Natürlich. Die in irgendwelchen Bizarro-Verlägen veröffentlicht worden sind. So viel dazu. Dann meine Visionen, Frieden im Gemüt. Jeden Tag fühle ich mich neu überwältigt von den Heilerfolgen durch die Meridian-Energietechniken, von denen ich in meinen Praxen und Seminaren Zeuge sein darf. Ich wünsche mir so sehr, dass diese Methode von jedem Arzt, allen Therapeuten dieser Erde... Steht das da ernsthaft? ...und allen extraterrestrischen Lebensformen auf allen Planeten, allen Erden, allen Universen und Paralleluniversen angewandt wird. Heilung wäre für viele Leiden so viel leichter zu erreichen. Jeder Mensch kann sich aber auch selbst helfen mit dieser Methode. MET ermöglicht ein besseres, glücklicheres und gesünderes Leben. Ihre Fleischerinnung. Nein, frei von inneren Konflikten, von Schuldgefühlen, Ängsten und anderen negativen Gefühlen. Für viele Menschen bedeutet eine solche Entwicklung eine Beendigung lebenslanger Themen, die durch andere Methoden nicht erfolgreich behandelt bzw. aufgelöst werden konnten. Ich habe unzählige Fälle beobachtet, in denen die MET erfolgreich angewendet wurden. Die Behandelten erfahren praktisch immer eine dramatische Veränderung ihrer Befindlichkeit, aber auch in ihrem Verhalten anderen gegenüber und in Bezug auf die eigenen Charaktereigenschaften. Ja. Es zieht Frieden ein ins Gemüt. Ausrufezeichen. Damit wird die Nachsicht dem Mitmenschen gegenüber größer, die Toleranz wächst. Dazu kommt Verständnisbereitschaft und Liebe für jede Kreatur. Ja, das hätten wir doch in einer Seite zusammenfassen können. Dem kann man sich ja alles anschließen. Das ist ja alles fein und gut. Nachsicht ist gut, Toleranz ist gut. Liebe ist gut. Hätte man doch dieses ganze... Nee, Liebe finde ich scheiße. Hätte doch dieses ganze Bekloppen nicht sein müssen. Naja, diese friedvolle Energie kann die Welt umspannen und wahrhaftig Völker verbinden. Das kann auch Hansaplast. Eine Voraussetzung dafür ist, dass die Meridian-Energietechniken regelmäßig angewendet werden und das Wissen darüber weitergegeben wird. Und dass Sie unser sehr teures Seminar dafür besuchen, sonst können Sie die Erleuchtung nicht erlangen. In den Jahren, in denen ich mit dieser Methode arbeite, haben bereits sehr viele Menschen durch mich davon erfahren. Es bereitet sich wie ein Lauffeuer aus. Jeder erzählt es jedem. Ja, ich hatte bis jetzt noch nie davon gehört, aber jetzt hat er mir ja auch davon erzählt, der gute alte Matt-Onkel. Jetzt bin ich dabei. Erst waren es ausschließlich die Ängste, Phobien, Traumen, Zwänge, aber auch Sorgen, die mit den Meridian-Energietechniken behandelt wurden. Fettdruck. Die positive Wirkung ist auch bei der Behandlung von chronischen Krankheiten bekannt. Damit jedoch ist längst nicht das gesamte Wirkspektrum dieser einzigartigen Methode ausgeschöpft. Sie lässt auch zur Steigerung der Leistungsfähigkeit in der Schule, im Beruf und Sport sich einsetzen. Und bei Partnerproblemen ist ein völlig neues Miteinander möglich, wenn Matt zum Verbündeten wird. Und da sind wir wieder bei der Matt-Frau von Domian. Matt ist mein Verbündeter. Absolut faszinierend ist auch, dass alle Zielvorstellungen wirkungsvoll unterstützt wird. Ach, sind. Was? Wird auf die entsprechende Imagination hingeklopft. Das ist aber grammatikalisch, gibt das keinen Sinn. Doch, absolut faszinierend ist auch, dass alle Zielvorstellungen wirkungsvoll unterstützt sind, wird auf die entsprechende Imagination hingeklopft. Das ergibt keinen Sinn. Doch, das ergibt Sinn. Absolut faszinierend ist auch, dass alle Zielvorstellungen wirkungsvoll unterstützt sind. Da ist der Satz zu Ende. Wenn auf die Blabla hingeklopft wird. Das ist nur eine andere Form davon. Ja. Matt kann die Menschen verändern. Das stimmt. Und genau das wünsche ich Ihnen von Herzen. Diese einfache Methode sowie andere energetische Verfahren sind dabei, den Siegeszug anzutreten. Gegen wen denn? Naja. Gegen die Russen. Sie werden dabei helfen, die Welt zu heilen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich weiß, das ist eine große Vision, aber ich bin fest davon überzeugt, dass es gelingen kann, den oft und oft beschädigten Bauplan des Schöpfers durch einfaches Beklopfen der Meridianpunkte zu reparieren. Nach der Lektüre dieses Buches sind sie in der Lage, sich selbst zu bekloppen und damit die Ängste und Blockaden aus ihrem Leben zu verbannen. Wenn Sie mehr darüber lernen wollen und Fragen haben oder Unsicherheiten spüren, sind Sie eingeladen, unsere Workshops zu besuchen. Dort können Sie unmittelbar sehen und erleben, wie die Meridian-Energietechniken wirken. Wichtig allein ist, dass Sie jetzt gleich mit Matt beginnen. Man kann den Körper nicht ohne die Seele heilen und die Seele nicht ohne den Körper. Altgriechische Weisheit. Lassen Sie. Das hatten wir ja vorher schon. Lassen Sie also nicht nach in Ihrer Arbeit an der eigenen seelischen und körperlichen Gesundheit. Positive Veränderungen will ich Ihnen garantieren. Deshalb rufe ich Ihnen zu: Klopfen Sie sich frei, lassen Sie einen fahren und lecken Sie mich am Arsch. Ihr Rainer Matt Franke. Sehr rührend, sehr rührend. So, und statt das Esoterik-Fundstück der Woche zu machen, habe ich einen kleinen Service. Es gibt einen großartigen Clip von Oliver Kalkofe über das Mösenhof-Protein Sepp. Und das ist thematisch unserem Matt hier so ähnlich, dass ich diesen Text ganz kurz angepasst habe und den jetzt vortrage, als statt von irgendeiner Esoterik-Seite vorzulesen. Also man hat jetzt dieses Buch im Kopf, diesen ganzen Schwachsinn, den der Matt-Onkel uns da jetzt vorgetragen hat. Jetzt muss man sich vorstellen, wie ich verkleidet als der Matt-Onkel, also mit so einem Gesichtspullover, da ins Bild trete und sage, wenn Sie im Alter genauso agil und lebensfroh auftreten wollen wie Matt-Onkel Franke und gerne in der Ecke stehen wie ein betäubtes Faultier oder ein Zombie mit Querschnittslähmung, wenn Sie kein Freund von übertriebener Betonung oder Mimik sind, Dr. Mabuse für einen seriösen Arzt halten und gerne zu viele Worte in zu kurzer Zeit sprechen, dann nutzen Sie Matt. Der Name ist Programm. Meridiane sind eine tolle Sache und machen im Körper Dinge, die kein Mensch versteht, aber wohl irgendwie sehr gesund sind. Wir von den Matt-Igeln haben eine super Technik erfunden, mit der Ihnen die Feder aus der Mütze springt. Wenn Sie gerne täglich einen Drum-Solo auf Ihrer Wampe spielen wollen und wenn Sie im Alter nicht andauernd über Ihre eigenen Arschfalten oder herunterhängenden Genitalien stolpern wollen und wenn Sie einfach gerne ohne Luft zu holen viele Sätze mit Wollen sagen wollen, dann steigen Sie, seien Sie kein Depp und machen Sie Matt vom beim Kloppen. Dann machen Sie Matt vom mit, achso, beim Bekloppen sein. Ich selbst bin schon lange tot und kann es trotzdem sehr empfehlen. Ja, sehr schön. So ungefähr. Sehr schön, sehr schön. Und jetzt darfst du dir noch den Metal des Tages aussuchen. Ja, wir verabschieden uns mit einem schönen Musikstück. Das... Was könnte man denn mal? Ich glaube, wir sollten ein Stück von einer deutschen aufstrebenden Kapelle anspielen, in dem es darum geht, dass sich Kriegsmaschinen im Kriegszustand befinden. Gut, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Oder auch nicht. Doch, wir haben doch schon ein Buch dafür. Ja, aber man weiß ja nicht, ob die Leute, die das jetzt hier hören, falls es überhaupt Leute gibt, die das jetzt hier hören, beim nächsten Mal wieder zuhören. Ja, das weiß man wirklich nicht. Aber wir hoffen es einfach. Bis zum nächsten Mal. Charmanten Nachmittag und... Ja, man hört sich oder auch nicht. Tschüss! Tschüss. For the shades are gone. For the shades are gone.